Noch scheint es lange hin bis zum nächsten Winter. Doch diesmal könnte es zu einer Sommerneuauflage des russisch-ukrainischen Gaskonfliktes kommen. In einer Art konzertierten Aktion schlägt die russische Führung derzeit vehement Alarm. Zunächst meldete sich Igor Sechin zu Wort, stellvertretender Premierminister und zuständig für Energiefragen. Ukraine не начала закачку газов в подземные хранилища газ. Это, в свою очередь, может создать проблемы для транзита газа зимой. Die Ukraine hat noch nicht angefangen, ihre unterirdischen Erdgasspeicher aufzufüllen, so Sechin. Das aber könne zu Transitproblemen Richtung Westen im Winter führen. Und dann rapportiert Sechin fast schon militärisch seinem Präsidenten Dmitri Medvedev. In diesem Zusammenhang muss ich melden, Gazprom hat der Ukraine schon vorab Transitgebühren in Höhe von rund 2,15 Milliarden Dollar für Erdgas gezahlt. Das aber deckt den Umfang unserer Transitliefermenge nach Europa bis einschließlich Februar 2010 ab. Dennoch steht die in der Finanz- und Wirtschaftskrise notorisch klamme Ukraine bei Russland womöglich bald so tief in der Kreide, dass sie, wie ein entsprechend russisch-ukrainischer Vertrag es vorsieht, Gas für den eigenen Verbrauch vielleicht bald nur noch dann aus Russland erhält, wenn Kiew Vorkasse leistet. Dieser Passus greift, wenn die Ukrainer auch nur ein einziges Mal mit pünktlicher Zahlung in Verzug kommen. Und Medvedev machte klar, wenn dieser Vertrag seitens der Ukraine nicht eingehalten wird, so der russische Staatschef, werden wir zu Sanktionen gezwungen sein, das heißt Vorkasse zu 100% auf jede Lieferung. Und das, sagt er, ist kein Witz. Wladimir Putin, dem Regierungschef, blieb es vorbehalten, die Schraube noch ein wenig strammer anzuziehen. Während eines Besuchs in Finnland vorgestern drohte er unmissverständlich, sobald kein Geld kommt, kommt auch kein Gas. Worum es Putin, worum es der russischen Seite tatsächlich geht, verheimlichte er nicht. Ohne Speicherauffüllungen kann die Ukraine nicht überleben. Sie wird gezwungen sein, Gas aus den Transitpipelines zu entnehmen. Dafür kann man sie noch nicht mal beschuldigen. Ich habe unsere europäischen Partner auf dieses Problem aufmerksam gemacht und sie gebeten, uns damit nicht alleine zu lassen. Wir weisen rechtzeitig auf diesen potenziellen Konflikt hin. Ende Juni, Anfang Juli kann das zum völligen Stopp unseres Gastransits führen. Es muss etwas getan werden, gemeinsam und schnell. Die Europäer als Transit-Kofinanzierer in der Ukraine zusätzlich mit ins Boot zu holen, hatte Dmitri Medvedev schon beim jüngsten EU-Russland-Gipfel in Chabarowsk vorgeschlagen, war damit aber auf den Widerstand von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso gestoßen. Denn auch Brüssel pocht auf Vertragstreue. Und danach bezahlen die europäischen Kunden nur für jene Gasmengen, die ihre Ostgrenzen tatsächlich überquert haben. Transitprobleme hingegen seien, so die EU-Position, eine bilaterale russisch-ukrainische Angelegenheit. Europa erwarte jedenfalls die mit Russland vertraglich vereinbarten Gaslieferungen. Nun sind wieder einmal Experten aus Brüssel nach Kiew und Moskau unterwegs, um sich über eine womöglich erneut aufschaukelnde Energiekrise für Europa unterrichten zu lassen.